Schnelle Füße, rasche Mut, schützt vor Feindes List und Wut. Fülle mir Tamino noch, sonst erwischen sie uns noch. Fülle mir Tamino noch, sonst erwischen sie uns noch. Ich kann's besser. Welche Freude ist wohl größer, freut an mir noch hell und schon. Wir haben das letzte Tag, welche Glücke mit ihm verlangt. Geschwinden, singen.